Hallo Welt, hier ist das erste deutsche Krähennest. Mein Name ist Vako und wir machen heute einen weiteren Kandidatinnen-Podcast. Heute habe ich bei mir den Frank Render, auch Icehelf im Netz. Hallo Frank. Hallo Vako. Frank, du kommst aus Düsseldorf. Du hast mehrere Jahre für die Piraten im Stadtrat in Düsseldorf gesessen. Du bist frisch gewählter politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland. Das ist soweit richtig, ja? Da hast du alles richtig recherchiert. Du hast, wie gesagt, im Stadtrat als Fraktionsloser für die Piraten gesessen. Das waren, glaube ich, insgesamt 6 Jahre. Was hast du da an Erfahrung mitgenommen, was so den politischen Alltag, das politische Geschäft angeht? Also die größte Erfahrung, die man gemacht hat, dass man bei vielen Punkten, die man täglich oder ich sag mal wöchentlich abzustimmen hat, kein klares Programm hat, wo man sich individuell entscheiden muss, dass man entsprechend Situationen analysieren muss, um dann halt das Beste für die Bürger rauszufinden, was nicht immer auch die eigene Überzeugung entspricht. Auf unserer Webseite hast du geschrieben, die etablierten Parteien denken seit Jahrzehnten nur in Wahlperioden. Wie kann man das ändern? Was ist da zu machen, dass da irgendwie in den Köpfen eine Änderung vollzogen wird? Es ist schwierig, den Menschen zu erklären, dass gewisse Probleme oder auch politische Entscheidungen langwierige Auswirkungen haben. Bei den Politikern glaube ich immer, dass sie nicht den Mumm haben, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir jetzt das beste Beispiel, Klimakrise ist jedem bewusst, aber die Entscheidungen, die diese Punkte dann halt auslösen, ist nicht nur mal so eine kurzfristige Aktion, sondern es hat wirklich Auswirkungen auf die nächsten 10 bis 20 Jahre. Auch ob das jetzt bezüglich Geld ist oder auch Belastung, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Menschen oder dass die Politiker einfach nicht den Mumm haben, diese Veränderung einfach einzutreten, um den Menschen das zu erklären, weil sie eben wirklich denken, dann würden sie in 5 Jahren nicht wiedergewählt werden. Du bist jetzt auf unserer Landesliste zur Bundestagswahl auf Listenplatz 3. Mit welchen Themen würdest du in den Wahlkampf gehen? Also mein größtes Begeisterung oder warum ich überhaupt angetreten bin, ist, dass durch die Corona-Krise wir wirklich festgestellt haben, wie weit wir eigentlich in Deutschland zurückhängen, auch wenn es keiner klar ausformulieren möchte. Und ich glaube, dass es digitale Kompetenz wieder in die Parlamente kommen sollte. Wir waren ja mal drinne, und man sieht, dass die etablierten Parteien in diesem Bereich überhaupt nichts gefunden haben, und ich glaube, da gibt es genügend Baustellen, wo wir ansetzen können, um dem Bürger einfach zu erklären, dass es die Piraten wirklich wieder braucht. Jetzt ist Digitalisierung so ein Sammelbegriff. Hast du da konkrete Beispiele? Also Corona hast du gerade angesprochen, aber ja, da wird ja auch viel drüber gelästert, dass die Gesundheitsämter Faxe schicken und so weiter. Was ist zum Beispiel mit dem Thema Schule? Genau das, Vako, ist ein Thema, was viele miterlebt haben. Jeder, der ein Kind hatte, hat mitbekommen, wie schwierig es ist, am digitalen Unterricht teilzunehmen, selbst wenn man sich einen PC oder sonst was leisten konnte, wie schwach die Internetleitungen teilweise waren, wenn ganz viele Menschen gleichzeitig morgens zur Schulzeit sich einloggen mussten. Du konntest feststellen, da die ganzen Ämter zu waren, wie wenig Bürgerdienste man tatsächlich mit den Ämtern digital abwickeln kann. Die ganze Beratung auch bei Firmen, die durch Homeoffice, ich sag jetzt mal, teilweise ja handlungsunfähig waren und dann halt Prozesse viel länger gedauert haben. Und deswegen geht es nicht nur darum, die Internetleitung auszubauen, sondern auch die gesamte digitale Welt auf 2021 anzupassen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Talkshows höre und es wird von Digitalisierung oder es wird vom Internet gesprochen, dass eigentlich über Social Media gesprochen wird. Es wird über Chatgruppen gesprochen, es wird über Twitter und Facebook gesprochen. Das Internet ist noch ein bisschen mehr, oder nicht? Das Internet ist mehr. Man redet natürlich gerne darüber, weil man jetzt immer das Freizeitverhalten der Menschen oder der Bürger betrachtet. Da ist natürlich so, das sind Punkte, die, das kriege ich bei meinen Kindern mit, dass ohne WhatsApp und Facebook und diese ganzen Dienste können die sich nicht mehr unterhalten. Aber es hat ja auch einfach damit zu tun, dass immer mehr Prozesse halt wirklich digitalisiert werden, die im Hintergrund ablaufen. So, und dort muss man halt einfach sagen, sind die Wege, die man da wirklich eingeschlagen hat, wirklich die richtigen? Ist das zukunftsfähig? So, und wir stehen ja in Deutschland wirklich noch ein bisschen zurück. Wir bauen jetzt erst 5G auf, wir bauen jetzt erst die Internetdienstleistung auf. Und es ist nicht das Amazon-Einkaufen oder mal einfach ein bisschen online shoppen, sondern es sind ja viel mehr Dinge, die in der Zwischenzeit im Hintergrund digital ablaufen. Frank, du bist auch in Nordrhein-Westfalen als Wahlkampfkoordinator beauftragt, auch wenn das Interview ein bisschen später gesendet wird, als wir das heute aufnehmen. Wie sieht's aus mit den Unterstützungsunterschriften und wie sieht es überhaupt auch aus mit der Mobilisierung der Piraten in Nordrhein-Westfalen? Da sprichst du ein gutes Thema an, Vako. Leider ist es nicht mehr so, dass durch gewisse Gründe die Motivation irgendwo ein bisschen im Keller ist. Das hat vielleicht damit zu tun, dass wir ja letztes Jahr bei der Kommunalwahl nicht so erfolgreich waren. Unterstützerunterschriften müssen wir natürlich wieder sammeln, weil wir in keinem Parlament sitzen. Man hat es zwar reduziert, aber es ist halt ein bisschen schleppend. Wir kennen das bei den Piraten, da ist es halt immer so, die kommen immer erst die letzten 3 Wochen so wirklich aktiv hin. Aktuell stehen wir bei knapp 300, das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ansonsten ist die Begeisterung, auch Wahlkampf zu machen oder Infostände wirklich zu realisieren, ebenso noch schleppend. Da könnte noch ein bisschen kommen, aber ich bin da hoffnungsfroh, dass wir mit dem neuen Spirit und wenn die Kandidaten dann mal ein bisschen bekannter sind und sich auch einbringen, dass wir trotzdem einen super Wahlkampf machen und vielleicht einen kleinen Erfolg doch am 26.09. haben, auch wenn es vielleicht nicht direkt für Berlin reicht. Sollte es für Berlin reichen, wärst du mit Sicherheit dabei. Wo würdest du dich sehen? In welchen Ausschüssen, welche Arbeiten würdest du da übernehmen wollen? Also da kann ich dir ehrlich gesagt sagen, habe ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil ich durch die 6 Jahre Kommunalarbeit wirklich gelernt habe, mich auf die unterschiedlichsten Themenbereiche einzuarbeiten. Ich sehe mich da eher so als Ausputzer, beziehungsweise vielleicht Punkte zu übernehmen, die die anderen nicht so begeistert, weil wir haben ja einige Fachexperten, die bestimmte Ausschüsse schon für sich gesetzt sehen. Ich möchte halt nur irgendwie für die Allgemeinheit oder ich sag mal für alle Menschen irgendwo ein Stück der Veränderung beibringen. In welchem Ausschuss ich mich da einbringe, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Du hast es gerade erwähnt, wir brauchen Unterstützungsunterschriften. Alle, die das jetzt hören, sollen nochmal schauen, ob sie noch irgendwo ein paar Unterschriften herbekommen und die zügig an unsere Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf schicken, damit wir überhaupt an der Wahl teilnehmen können. Frank, ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke für das Interview und für deine Zeit und für deine Arbeit, die du bei der Piratenpartei leistest.